Deutschlandfunk Kultur Tonart. Sie gelten als Erfinder des Hard Rocks und stehen seit über einem halben Jahrhundert auf der Bühne. Die britische Rockband Deep Purple. Gemeinsam mit Bands wie Black Sabbath oder Led Zeppelin haben sie Ende der 60er Jahre den Weg für Generationen von Nachahmern und Nachfolgern bereitet. Und eine besonders wichtige Rolle spielte dabei das vierte Album der Band, Deep Purple in Rock aus dem Jahr 1970. So einflussreich war es, dass sich ein ganzes Buch unter anderem dieser Musik widmet. Speed King, der Opener aus dem Album Deep Purple in Rock aus dem Jahr 1970. Warum diese Platte bis heute zu den wichtigsten Aufnahmen der Rockgeschichte gehört und wie sie überhaupt zustande kam, das kann man jetzt nachlesen in dem Buch Deep Purple in Rock, Der lange Weg zu einem Meisterwerk. Geschrieben haben es Simon Robinson und Stephen Clare. Ein Buch, das in Großbritannien bereits 2014 erschien und das nun erstmalig in deutscher Übersetzung vorliegt. Mein Kollege Carsten Bayer hat es gelesen. Ein ganzes Buch über eine Platte, die mittlerweile fast 50 Jahre alt ist. Ist das gerechtfertigt? Also ich glaube schon. Man muss ja nur mal im Internet nachschauen, wenn man da bei irgendeiner Suchmaschine Deep Purple in Rock eingibt. Das ist unfassbar, wie viele Menschen sich bis heute mit diesem Album auseinandersetzen. Und zwar auf der ganzen Welt wirklich. Diese Platte hat mein Leben verändert. Das Album, das dreht sich schon seit 40 Jahren auf meinem Plattenteller. Oder auch der Sound dieser Aufnahme ist bis heute unerreicht. Das alles kann man da lesen. Und es ist ja auch tatsächlich eine außergewöhnliche Platte, sowohl was die musikalische Perfektion angeht, als auch die Originalität der Komposition. Da spielen zum Beispiel Einflüsse aus der klassischen Musik eine Rolle durch den Keyboarder der Band John Lord. Der kam ja aus der Klassik. Der Jazz spielt eine Rolle. Dieses Album hat auch eine unglaubliche Dynamik. Es gibt ständige Wechsel zwischen laut und leise, zwischen schnell und langsam. Einen solchen Abwechslungsreichtum würde man sich eigentlich im heutigen Hardrock manchmal wünschen. Aber damals hieß die Musik ja auch noch gar nicht unbedingt Hardrock, sondern das lief unter Progressive Rock. Aber in diesem Jahr 1970, da gab es ja auch noch durchaus ein paar andere spannende Entwicklungen in der Rockmusik. Ein bisschen an was haben Sie schon aufgezählt, aber was machte denn Deep Purple zu einer derart außergewöhnlichen Band? Ja, also was Deep Purple wahrscheinlich aus diesem Umfeld Paranoid, Black Sabbath ist damals erschienen oder Live It Leads von The Who oder auch das dritte Album von Led Zeppelin, was die vielleicht noch daraus rausgehoben hat, das war der Umstand, dass da wirklich 5 Ausnahmemusiker zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Band gespielt haben. John Lord habe ich schon angesprochen, der Mann, der mit diesen orchestralen Orgelklängen wirklich den Sound von Deep Purple ganz entscheidend geprägt hat. Dann der Gitarrist Ritchie Blackmore, der galt damals zumindest als so eine Art weißer Jimi Hendrix, der Schlagzeuger Ian Paice. Und dann hat es im Sommer 1969 eine Umbesetzung gegeben bei Deep Purple. Die beiden Mitglieder der Urbesetzung, der Sänger Rod Evans und der Bassist Nick Simper, die mussten gehen. Und stattdessen kamen mit Ian Gillan und Roger Glover von der Band Episode 6 noch 2 Leute, die ebenfalls ein sehr großes musikalisches Potenzial mitgebracht haben. Und diese Besetzung, eben Blackmore, Lord, Pace, Glover und Gillan, auch Mark II genannt für die Experten, das ist bis heute eigentlich die klassische Deep Purple Besetzung, auch wenn es dann in den nächsten 50 Jahren noch eine Menge Wechsel gegeben hat. Geniale Musiker. Und wie hat sich diese Genialität musikalisch ausgedrückt? Die waren einfach wahnsinnig gut aufeinander eingespielt, diese Mark II-Formation. Die Band hat damals sehr, sehr viele Konzerte gespielt, auch noch während der Aufnahmen zu dem Album. Das kann man in dem Buch von Simon Robinson und Stephen Clare ganz gut nachvollziehen. Und dieses blinde Verständnis, das haben sie eben mit von der Bühne ins Studio gebracht. Da wurde absolut frei improvisiert. Im Grunde hatte diese Musik tatsächlich fast mehr mit Jazz zu tun als mit Hard Rock, wie wir ihn heute kennen. Wir können ja mal ein Beispiel hören aus dem Schlussteil der Ballade Child in Time. Auch das ein absoluter Klassiker. Child in Time aus dem Album Deep Purple in Rock. Carsten Beyer, um auf das Buch nochmal zurückzukommen. Wie gehen denn die beiden Autoren mit dem Stoff um, mit eben diesem Album? Also die sind vor allem unheimlich akribisch. Die beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit Deep Purple, vor allem Simon Robinson. Der hatte auch einen eigenen Newsletter der Band betreut und ist auch für viele Booklets für CD-Wiederveröffentlichungen verantwortlich gewesen. Also der hat einen sehr guten Zugang zu der Band und dementsprechend gibt es natürlich ganz viele Interviews mit Bandmitgliedern. Es gibt viele Zitate, auch eine Menge Fotos und Originaldokumente. Ich muss sagen, an manchen Stellen ist mir dieses Buch eigentlich fast ein bisschen zu ausführlich. Da wird wirklich jeder einzelne Song auf dem Album in seine Einzelteile zerlegt. Welche Instrumente wurden benutzt? In welchem Studio wurde er eingespielt? Auch die Frage, wie haben sich einzelne Songs seit ihrer Entstehung verändert. Das wird alles behandelt. Also man bekommt wirklich eine Menge Informationen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so eine Einordnung oder auch eine Stringenz in der Argumentation. Nach der Hälfte dieses Buches hatte ich den Eindruck, also das ein oder andere habe ich eigentlich schon weiter vorne im Buch schon mal gelesen. Und erfährt man denn was Neues über diese Platte? Also ich fand es ganz interessant, dass zum Beispiel jeder einzelne Song auf dieser Platte wirklich aus einer freien Improvisation entstanden ist. Also da wurde nichts aufnotiert, auch im Studio nicht, sondern da wurde wirklich einfach drauf losgespielt. Das war mir doch in dieser Form neu und auch die Tatsache, dass diese Platte eben nicht in einem Rutsch aufgenommen wurde, wie das damals eigentlich üblich war, sondern über einen ganz langen Zeitraum, fast ein Jahr, auch nicht in einem Studio, sondern in drei verschiedenen Studios mit unterschiedlichen Toningenieuren. Das, also im Grunde dokumentiert dieses Buch das langsame Zusammenwachsen von fünf wirklich außergewöhnlichen Musikern und auch so ein bisschen ja, die Tatsache, dass da diese Rockmusik oder diese Hardrock eigentlich aus dem Geiste des Jazz entstanden ist. Das ist vielleicht so die spannendste Erkenntnis aus dem Buch, aber wer jetzt wirklich was bahnbrechend Neues erwartet, dürfte eigentlich enttäuscht sein. Kurz zum Schluss, für wen ist das geschrieben? Nur für Spezialisten? Es ist eher was für Spezialisten, weil es eben so ausführlich ist und so stark ins Detail geht. Also man erfährt auch gar nichts über die Zeit vor und nach diesem Album. Und was ich übrigens auch noch kritisch anmerken muss an dieser Stelle, das Format. Es ist nämlich extrem eng bedruckt, sehr klein geschrieben alles. Also man braucht wirklich manchmal was eine Lupe zum Lesen. Und angesichts der Tatsache, dass die Rockfans heute ja alle doch schon ein bisschen älter sind, ist das eigentlich keine gute Entscheidung gewesen. Lupe oder starke Brille. Deep Purple in Rock, der lange Weg zu einem Meisterwerk, heißt das Buch von Simon Robinson und Stephen Claire. Im Hannibal Verlag ist es erschienen und kostet 25 €. Vorgestellt hat es Carsten Beyer. Vielen Dank dafür.